Die Nacht zum 4. Februar 1945. Hier spricht 1212. Wie jeden Morgen sendet 1212 fortlaufend von 2 bis 6.30 Uhr. Wir bringen die letzten Frontberichte von West und Ost. Dann haben wir einen Stoß Nachrichten für Wehrmachtsangehörige und die Zivilbevölkerung des Rheinlandes. Wir bringen Berichte über feindliche Lufttätigkeit, über den Sicherheitsdienst der Wehrmacht und sonstiges, was uns so auf den Tisch geflogen kommt. Dabei vergessen wir natürlich nicht die Musik. Zu Beginn jeder halben und vollen Stunde bringt 1212 einen Gesamtüberblick der militärischen Lage. Das ist für die, die zu spät eingeschaltet haben. 1212 bringt jetzt in wenigen Minuten Frontberichte. Hier spricht 1212. Es folgen Frontberichte von West und Ost. Die Abwehr im Elsass und an der Saar. An der Westfront stehen die deutschen Verbände im schweren Abwehrkampf. Im Raum Colmar vermochten französisch-amerikanische Verbände bis zum Rhein vorzudringen. Im Zuge der elastischen Verteidigung wurden jedoch die deutschen Einheiten zwischen dem Colmar-Kanal und Erstein erfolgreich auf das rechte Rheinufer abgesetzt. Die Stadt Colmar selbst, die nunmehr jeden strategischen Wert verloren hat, wurde vom Hauptkörper ihrer Besatzungstruppen planmäßig geräumt. Deutsche Nachhuten, unterstützt von dichten Minenfeldern, verlangsamen den Anmarsch der französischen Verbände. Auch Balzenheim, das etwa 14 Kilometer östlich Colmar und etwa einen Kilometer vom Rhein entfernt liegt, wurde geräumt. Die Richtung der deutschen Absetzbewegung in diesem Abschnitt ist Breisach. Beide Breisacher Brücken werden trotz amerikanischem Artilleriefeuer von den sich absetzenden Verbänden stark benutzt. Gelegentliche Jabo-Angriffe konnten die deutschen Truppenbewegungen in diesem Abschnitt nur wenig behindern. Anerkanntermaßen haben die Briten mit ihrem weißen BBC und ihren verdeckten schwarzen Programmen die unvergleichlich viel bessere Radiopropaganda betrieben. Eine solche Pauschalbehauptung wird sicherlich den amerikanischen Radiobemühungen aus den USA mit der Voice of America und in Europa nicht ganz gerecht, stellt aber die Relation richtig dar, jedenfalls im Ätherkrieg über Europa. Immerhin hatten die Amerikaner auf 1212 auch dies drauf. Die Nacht zum 4. April 1945, die alliierten Armeen standen schon mitten in Deutschland. Heute Abend hat 1212 die folgende Anweisung für alle Freunde in den Zeitwerken Jena. 1212 ruft alle Freunde in den Zeitwerken Jena. Heute Abend um 8 Uhr wird ein Vertreter der Gruppe Neues Deutschland aus den Leitwerken in Wetzlar versuchen, nach Jena zu kommen, um euch bei der Gründung einer ND-Gruppe Jena behilflich zu sein. Er wird 200 Meter rechts vom Hauptausgang auf euch warten. Wenn er nicht kommt, versucht, ohne seine Hilfe eine Gruppe zu bilden. Warnung vor Spitzeln! Warnung vor Spitzeln! Wir rufen die Freunde in den städtischen Wasserwerken und in der Gasanstalt Bamberg. Freunde in den städtischen Wasserwerken und in der Gasanstalt Bamberg. Helft Mitgliedern der Ortsgruppe Neues Deutschland, eure Betriebe vor der Zerstörung durch Nazi-Hände, vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen zu bewahren. Die Wohlfahrt eurer Mitbürger steht auf dem Spiel. Beseitigt Parteifunktionäre, die euch zur Zerstörung zwingen wollen.